Hallo, ihr habt eine weitere sprechende Insel gefunden. Der Laden wird von der Möbelhilfe Wilhelmsburg betrieben, die Teil der Arbeitsloseninitiative des Stadtteils ist. Die Initiative wurde in den 80er Jahren gegründet. HDW machte dicht, viele Wilhelmsburger wurden arbeitslos. Der Hafen stellte auf Containerumschlag um, Unmengen von Hafenarbeitern wurden verzichtbar. Viele von ihnen lebten in Wilhelmsburg. Heute beschäftigt die Arbeitsloseninitiative 70 bis 80 Leute auf 1-Euro-Job-Basis. Stellt euch bitte vor das linke der beiden Schaufenster. Schaut es euch gut an. Eine geheime Botschaft hält sich in der Konstellation der Gegenstände in diesem Schaufenster versteckt. Sie wartet darauf, von euch entschlüsselt zu werden. Sie verbirgt sich in den abgelegten Gegenständen, die ihr hier sehen könnt. In diesem Fenster verbirgt sich ein weiterer Buchstabe für euer Lösungswort. Ihr könnt ihn finden, wenn ihr euren Blick in der richtigen Reihenfolge zwischen den Gegenständen umherschweifen lasst. Im Umherschweifen werdet ihr ein Wort schreiben. Merkt euch also gut, welche Bewegungen ihr mit eurem Blick macht. Folgt bitte meinen Anweisungen. Holt euch zunächst etwas Schwung mit der Kaffeemühle. Dreht sie mit euren Blicken im Kreis rechts herum. Werdet schneller, noch schneller. Löst euren Blick beim Nashorn und lasst ihn gegen den Teller mit den orangenen Farbtupfen fliegen. Achtung, jetzt beginnt das Wort. Euer Blick prallt vom Teller ab. Überquert das rechte Ballonbild, wendet sich über der braunen Eule nach links, fliegt zur anderen Eule und von dort auf die Kanone zu. So weit kommt er jedoch gar nicht, euer Blick. Er bleibt irgendwo auf dem Filz vor dem linken Ballonbild stecken. Das war der erste Buchstabe. Weiter geht's. Holt wieder Schwung mit der Kaffeemühle, lasst den Blick wieder gegen den Teller knallen, auf das Ballonbild fliegen, von wo er sich nach rechts wendet, zwischen Eieruhr und Kaffeemühle hindurch auf die Figur zufliegt, diese überquert und in dem Stapel Glasuntersetzer endet. Zweiter Buchstabe. Holt wieder Schwung. Fliegt dann mit eurem Blick bis zur Vase mit den Himbeeren, folgt dem Krokodil bis zur kleinen Vase davor. Weiter geht's hinauf zur Kanone, von der ihr nach unten prallt zur gelben Eule und von dort wieder hoch zum kleinen Tellerchen neben der weißen Karaffe. Der nächste Buchstabe beginnt wieder am großen stehenden Teller. Von dort geht es nach rechts zur Karaffe und wieder zurück, runter zum Ballon, nach rechts zur Eieruhr, zurück zum Nashorn und schließlich zur Kaffeemühle. Holt dort wieder Schwung. Weiter geht's mit dem letzten Buchstaben. Fangt an bei der braunen Vase mit den Himbeeren. Folgt dem Krokodil. Macht Halt bei der kleinen Vase an der Krokodilsnase und endet schließlich bei der gelben Eule. Welches Wort habt ihr mit euren Blicken geschrieben? Wie nun lautet der Anfangsbuchstabe dieses Wortes? Schreibt ihn euch auf. Er gehört in euer Lösungswort.